du dich nun von mir wenden, was fange ich an? Hab ich dir heut auch wie getan? Es tut mir wirklich leid. Komm, wir fangen von vorne an, denn der Weg allein ist so weit. Was wird morgen sein? Was wird morgen sein? Wirst du mir alles verzeihen? Oder wirst du gehen, einfach von mir gehen? An die Stunden voll Sonnenschein. Soll denn das, was uns verbunden, zu Ende sein? Sage niemals, es ist vorbei, sonst tut es dir mal leid. Viel zu schnell bricht dein Herz in zwei und der Weg allein ist so weit. Oder wirst du